Kundgabe 5061. Empfangen durch Bertha Dodda am 12.02.1951. Erklärung der verschiedenen Wesensarten der Wortempfänger. Mein Kind, nimm meine Worte ohne Widerstand auf und gib dich ihrer Wirkung hin. Es ist dir eine Aufgabe zugewiesen, die nur ein Mensch erfüllen kann, der die Bindung zum geistigen Reich mit Herz und Verstand herstellt. Der also Rechnung trägt dem Gefühlszustand der Menschen auf der Erde. Dabei aber selbst im Verlangen steht nach dem geistigen Reich. Und es ist dies vonnöten in der letzten Zeit vor dem Ende, wo die Menschen fast jede Verbindung mit mir abgebrochen haben, wo der Glaube fast gänzlich verloren gegangen ist an ein geistiges Leben und eine geistige Zukunft. Ich weiß um diesen Notzustand unter der Menschheit und ich muss, um ihr Hilfe zu bringen, zu Mitteln greifen, die Erfolg versprechen, ohne den freien Willen zu beschränken. Ein solches Mittel nun ist die Zuführung der reinen Wahrheit von oben durch empfangsfähige Mittler, die aber auch insofern Mittler genannt werden können, dass sie den Zugang zu den Menschenherzen leichter finden durch ihre Wesensart. Denn sie sollen doch die gewinnen, die mir noch fernstehen. Dies bedenket wohl, dass mir zustrebende Menschen schon in einer Sphäre weilen, wo mein Wirken leicht erkannt wird, dass aber mir noch fernstehende Menschen außerhalb jener Sphäre sich befinden und dass es darum nötig ist, dass einer in beide Sphären Zugang hat, um zu reden, wie es jenen verständlich ist, und doch auch zu reden, was Ausgang genommen hat von mir. Ich weiß es, warum ich dich erwählte für diese Mission, weil ich die Menschenherzen kenne, die verstandesmäßig erst alles prüfen, ehe sie es sich zum Eigentum machen, und deren Verstand also nicht übergangen werden darf, um erfolgreich auf die Seelen einwirken zu können. Das Erlösungswerk an solchem Menschen ist weit schwerer, jedoch nicht aussichtslos, denn meine Gnade wirket dort, wo sich das Ohr öffnet, so dass meine Gnadengabe auch das Herz berühren kann. Mein Wille nun ist, dass meines Wirkens Erwähnung getan wird, auch dort, wo noch die Welt starken Einfluss ausübt. In der Endzeit ist das Verkünden meines Evangeliums in bisher üblicher Weise wenig erfolgeintragend, wenn nicht gar unmöglich. Menschen, die in der Welt stehen und Fühlung haben auch mit den Weltmenschen, werden nicht so schnell abgelehnt, so sie in meinem Auftrag reden, als solche, die weniger Kontakt haben, weil ihre geistige Sphäre schon eine andere ist, in die sich die Weltmenschen nicht hineinversetzen können und darum sich eher abgestoßen als angezogen fühlen. Diese Sphären nun werden durch Gefühlsregungen gebildet, die also gut oder schlecht, liebevoll oder liebearm sein können. Immer wird das Wesen eines Menschen diese Sphäre bilden, in der sich nun seine Seele bewegt. Bestimme ich aber einen Menschen, der mir dienen will zu einer Mission, dann bilde ich selbst die Sphäre um ihn, die dieser Mission entspricht, in der dann der mir dienen wollende erfolgreich tätig sein kann für mich und mein Reich. Was aber nicht besagen soll, dass ich mich eines Menschen bediene, der völlig außerhalb geistiger Sphären steht, da dieser nicht in meinem Namen tätig sein könnte, sondern ich breite einen Schleier über das Licht, das zu hell und strahlend durchbrechen würde und eben jene Verwirrung unter den Weltmenschen anrichten könnte, die hinderlich wäre, einen davon zu gewinnen. Ich wähle mir die Menschen aus zu einer solchen Mission, die willensmäßig mein geworden sind, die meine Liebe erfasst hat und die ich nun als Werkzeug gebrauchen kann in der letzten Zeit vor dem Ende. Ich selbst wirke in ihnen und durch sie. Und das sei dir als Erklärung gegeben auf die Frage, warum nicht alle Menschen die gleiche Gemütsbewegung haben und dass dennoch eine Fülle von Liebekraft wirksam wird, die nicht offensichtlich ist. Denn ich sehe in das Herz und ich weiß um den Willen des Menschen, in welchem Grade er mir zugewendet ist. Und diesem Willen entsprechend ist auch seine Berufung für mein Reich. Amen.